Wie ein Delikanle, wie ein Delikanle, wie ein Delikanle, wie ein Delikanle. Gaza aşkım bas gaza, onu şminkin de fesi bir su maskara. Bas gaza aşkım bas gaza, onu şminkin de fesi bir su maskara. Bas gaza aşkım bas gaza, onu şminkin de fesi bir su maskara. Langsamer Canım, langsamer. Dieser Flow, den du hörst, ist aus Angara. Komm von hinten nach vorne wie Alaba. Keine Zeit, kein Bock auf dein Palaba. Also Ballermann, allein aus Panama. Keine Sorgen, dein Baba macht Barakla. Stapel bunte Farben, sie will Gassi gehen, doch ich lass diese Hunde blasen. Bassgasa Aschkem Bassgasa, ohne Schminke in der Fresse bist du Maschera. Bassgasa Aschkem Bassgasa, ohne Schminke in der Fresse bist du Maschera. Bassgasa Aschkem Bassgasa, ohne Schminke in der Fresse bist du Maschera. Leg dich hin, Jano, Yatasha. Die Perle, die ich suche, nennt sich Natasha. Papa Baskasa, Aschkem, Baskasa. Bin kein Fuckboy, Baby, ich bin Tampascha. Uff, ihre Augen sind Masmavi. Sie ist älter als ich, doch nennt mich Mertabi. Sie ist größer als ich, doch das juckt mich nicht. Geh auf die Knie, vielleicht bumse ich dich. Baskasa, Aschkem, Baskasa. Ohne Schminke in der Fresse bist du Maschera. Baskasa, Aschkem, Baskasa. Ohne Schminke in der Fresse bist du Maschera. Baskasa. Bassgasa Aschkem Bassgasa, ohne Schminke in der Fresse bist du Maschera. Bassgasa Aschkem Bassgasa. Bassgasa Aschkem Bassgasa. Ich bin in der Fresse bis zum Maschera. Wie ein Delikanle, wie ein Delikanle, wie ein Delikanle, wie ein Delikanle, wie ein Delikanle, wie ein Delikanle, wie ein Delikanle, wie ein Delikanle, wie ein Delikanle. Wie ein Delikanle.